Meine Damen und Herren, wir haben heute im Parteipräsidium, das war auch mein Wunsch, in einer eigenen Sitzung über die entstandene Diskussion und die öffentlichen Beiträge verschiedenster Art zum Thema der Parteifinanzen gesprochen. Ich habe im Verlauf dieser Sitzung eine Erklärung abgegeben, die ich hier noch einmal vortragen will und die Ihnen auch im Anschluss an die jetzige Besprechung im Wortlaut vorliegen wird. Nach der Beitrags- und Finanzordnung und dem Statut der CDU Deutschlands verfügt der Bundesschatzmeister über alle Einnahmen der Bundespartei. Die Wirtschaftsprüfer Weihrauch und Knapp GmbH an Frankfurt am Main waren in diesem Rahmen unter anderem in dem Verwalten von Spendenkonten und den Gehaltszahlungen der Generalsekretäre sowie leitender Mitarbeiter der CDU-Bundesgeschäftsstelle betraut. Ich habe als Parteivorsitzender in meiner Amtszeit die vertrauliche Behandlung bestimmter Sachverhalte wie Sonderzuwendungen an Parteigliederungen und Vereinigungen, zum Beispiel als unabweisbare Hilfe bei der Finanzierung ihrer politischen Arbeit, für notwendig erachtet. Eine von den üblichen Konten der Bundesschatzmeisterei praktizierte getrennte Kontenführung erschien mir deshalb vertretbar. Dabei habe ich stets volles Vertrauen in die Weihrauch und Kapp GmbH gesetzt. Dazu gehört auch, dass für mich in meinem gesamten politischen Leben persönliches Vertrauen immer besonders wichtig war, wichtiger als rein formale Überprüfungen waren und ist. Ich bedauere, wenn die Folge dieses Vorgehens mangelnder Transparenz und Kontrolle sowie möglicherweise Verstöße gegen Bestimmungen des Parteiengesetzes sein sollten. Dies habe ich nicht gewollt. Ich wollte vor allem meiner Partei dienen. Angesichts der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion gilt es jetzt, auch für mich vor allem, Schaden von meiner Partei abzuwenden.